Ja, einen schönen guten Morgen an alle Anwesenden. Viele Gesichter kenne ich ja schon. Ich werde dieses Jahr 64 Jahre alt. Ich war das letzte Jahr das erste Mal überhaupt im Erzgebirge in Sachsen. Und mittlerweile ist es jetzt schon das vierte Mal. Also so langsam werde ich doch ein Erzgebirgler. Wir fühlen uns sehr wohl unter den Geschwistern und freuen uns auf die Gemeinschaft immer wieder neu, auch neue Geschwister kennenzulernen. Ich soll auf jeden Fall grüßen die Versammlung von Dietmar und Tabea Kurze aus der landeskirchlichen Gemeinschaft in Werdau. Dort haben wir auch schöne Gemeinschaft miteinander gehabt und am Wort gedient. Und wir sehen überall Probleme, nicht nur in der Gesellschaft, überall in den Gemeinden. Und ich hoffe, dass ich heute Morgen etwas in eure Mitte legen kann, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir Jesus von ganzem Herzen und in ganzer Entschiedenheit nachfolgen und keine Kompromisse machen. Was ich in den letzten Jahren positiv bemerkt habe, ist, es entstehen überall Hausgemeinden und aus Hausgemeinden Gemeinden. Gott sammelt seinen Überrest und die, die wirklich ganze Sache machen wollen mit dem Herrn Jesus Christus, die kommen aus Gemeinden heraus, die keine klare Linie mehr vertreten. Und dieser Kampf, der ist uns verordnet, dieser Glaubenskampf, der Kampf um die Wahrheit Gottes. Und er ist so alt wie das Alte Testament. Und deswegen habe ich für heute einmal ein Wort aus dem Propheten Haggai mitgebracht. Haggai, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Haggai, Kapitel 2, die Verse 4 bis 5. Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Nun, wir befinden uns hier in der nachexilischen Zeit. Israel war ja 70 Jahre lang in der babylonischen Gefangenschaft und war nun wieder in das Land ihrer Väter zurückgekehrt. So wie Gott es verheißen hatte und so wie der Prophet Jesaja es schon über 100 Jahre zuvor prophezeit hatte. Das zeigt uns, der Bundesgott Israels bewahrte sein Volk, denn es war damals unter den Herrschern der Heiden so üblich, dass man die Nationen umsiedelte und so vermischten sich Nationen und ganze Nationen, die es in der Zeit Israels gab, die hörten auf zu existieren. Aber das Volk Israel war bewahrt durch den Bundesgott Israel. Es war so etwa das Jahr 537, 536 vor Christus, als man wieder anfing, den Tempel und Jerusalem aufzubauen. Wer das nachlesen möchte, der kann in das Buch Esra gehen und kann die ersten vier Kapitel diesbezüglich lesen. Aber sehr schnell passiert etwas. Und das ist normal. Es kommt zu Widerstand. Die Heiden, die Israeliten, die zurückgekehrten Israeliten umgaben, die begannen, das Werk des Wiederaufbaus zu behindern. Und dann kam ein zweites, eine innere Entmutigung der Israeliten. Und so war der Bau, der Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem zum Erliegen gekommen. Und Gott sendet zwei Propheten, den Propheten Haggai und den Propheten Zacharia, und redet sein Wort in das Volk, und durch das Wort Gottes wird das Volk Israel wieder aufgerüttelt und es baut weiter am Tempel und an Jerusalem. Zerubabel stammte aus der davidischen Herrscherlinie. Er gehörte auch zu den Rückkehrern aus dem Exil. Und es ist wichtig zu wissen, dieser Mann, der stammte aus dem Geschlecht Davids. Und auch hier sehen wir, wie Gott seine Hand auf seinem Bundesvolk hat. Denn wäre Serubabel nicht zurückgekehrt, hätte er sich mit den Heiden vermischt, dann hätte der Messias nicht kommen können. Aber Geschwister, gegen die Verheißungen Gottes steht der altböse Feind, von dem wir gesungen haben. Der Feind wird immer versuchen, die Verheißungen Gottes in unserem Leben anzufechten oder zu zerstören. Haben wir heute nicht eine ähnliche Situation? Da treffen wir auf Entmutigung hier und dort, weil alles bergab geht. Die Gemeinden werden immer verweltlichter, ökumenischer, liberaler. Es geht bergab mit dem Glaubensstand in den Gemeinden. Von der Welt wollen wir gar nicht sprechen. Und es scheint manches Mal so, als wäre die Gemeinde Jesu ein Trümmerhaufen. Und dennoch, liebe Geschwister, gilt dieses Wort der Verheißung, schon dieses alttestamentliche Wort der Verheißung auch für uns heute. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Wir denken natürlich neutestamentlich. Auch mit uns hat Gott einen Bund im Blute Jesu Christi geschlossen. Und diesen Bund, den kann niemand brechen. Und darum lasst uns an den Verheißungen Gottes festhalten. Nun, Haggai motivierte das Volk Israel, mit dem Bau des Tempels und der Stadt Jerusalem fortzufahren. Aber eines konnte weder Haggai noch Sacharja, das innere Herz der Israeliten, wirklich verändern. Denn dann kam der Messias. Und wir wissen, das Volk der Juden, bis auf einen kleinen Überrest, lehnte ihren Messias ab. Gott muss die Römer als Zuchtrute einsetzen. 70 nach Christus wird der Tempel zerstört, das Volk der Juden in die ganze Welt zerstreut. Und seit dieser Zeit baut Gott seinen Tempel, den neutestamentlichen Tempel. Denn wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel seid, in dem der Heilige Geist wohnt? Die Gemeinde Jesu ist der neutestamentliche Tempel. Und seit 2000 Jahren baut Gott diesen neutestamentlichen Tempel gegen alle Widerstände, gegen alle Verfolgung, gegen allen Zeitgeist, auch in unseren Tagen. Und da dürfen wir uns einfach gewiss sein, unser Bundesgott ist mit uns, wie er mit dem Bundesvolk im alten Bund war. Nun, Jesus spricht in seiner Endzeitrede, man lernt ja nie aus, wie oft habe ich über dieses Thema schon gepredigt, aber man entdeckt immer wieder neue Dinge. In Matthäus 24, 12 sagt der Herr Jesus, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, diese Bibelstelle ist uns sicher bekannt, das wissen wir, das sehen wir Tag für Tag, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, aber da steht ein Wort, das bedeutet über die Ufer treten, anschwellen von einem Fluss. Darum wird die Liebe in vielen erkalten. Und da spricht der Herr Jesus nicht von der Welt, nicht nur von der Welt, er spricht von der Gemeinde Jesu, denn das Wort, das für Liebe hier verwendet wird, ist Agape. Und die Agape, das hat nur Gottes Bundesvolk, das hat die Welt nicht. Dieses Überhandnehmen, dieses Anwachsen, diese grassierende Gesetzlosigkeit, es tritt alles übers Ufer, und wenn ein Fluss übers Ufer tritt, das wisst ihr bei Überschwemmungen, da werden immer sehr große Schäden dadurch verursacht. Sprüche 28,4. Die Leute, die das Gesetz, die Tora, ich würde das besser mit Unterweisung übersetzen. Die Leute, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen, aber gegen die, welche das Gesetz halten, sind sie aufgebracht. Umso mehr diese aufufernde Gesetzlosigkeit überhand nimmt, umso mehr werden die, die gesetzlos leben, die Gottlosen loben, und sie werden sich umso mehr gegen die Heiligen empören. Diese Gesinnung in der Welt, die wird doch immer offenkundiger. In Römer 1, 28 bis 32, da beschreibt der Apostel Paulus, wie der gefallene Mensch lebt, denkt und handelt. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das ist die Beschreibung des Menschen ohne Gott. Und dieses menschliche Gesinnung ohne Gewissen, ohne den Geist Gottes, diese Menschen werden die Gottlosen loben, aber die, die heilig und gerecht vor Gott leben wollen, gegen diese werden sie sich immer mehr empören. Kürzlich las ich Jakob Kröker, ein alter Mann Gottes, der lebt nicht mehr, aber sein Urteil vor 70 Jahren über diese Welt. Erschütternder als je legt heute der Gang der Weltgeschichte Zeugnis davon ab, dass die Menschheit samt ihrem Wissen und ihrer Kultur zusammenbrechen und untergehen muss, wenn sie sich in ihrer Weltpolitik löst von den göttlichen Lebensnormen. Was würde dieser Mann heute sagen oder schreiben, wenn er den Zustand unserer Welt und unserer Kirchen und Gemeinden sehen würde? Die Gottesverächter, die Frechen, die Übermütigen, die Prahler, die Erfinder im Bösen, die werden sich gegen alles empören, was von Gott ist, gegen alles, was Gottes Gebot, Gottes Norm und Gottes Wort ist. Und das werden sie zuerst in Worten tun und dann werden sie es in Taten tun. In einem Artikel von Giuseppe Gracia mit dem Titel Höfliche Verfolgung schreibt dieser Journalist, neben dieser physischen rohen Form der Christenverfolgung gibt es aber auch in den USA und in Europa eine subtile Form der Verfolgung. Dies zeigt ein aktueller Bericht. Jährlich werden Hunderte von Fällen gesammelt vom Arzt, der sich weigert, Abtreibungen durchzuführen und deswegen keinen Job mehr hat, bis zum Politiker, der gegen die Homo-Ehe votiert und dessen Karriere daraufhin stillsteht. Der Bericht zeigt auch, wie christentumsfeindlich das Klima etwa an deutschen Universitäten geworden ist. Christliche Gruppen, die nicht missionieren, sondern nur ihre Perspektive in politische, geistesgeschichtliche und gesellschaftliche Debatten einbringen wollen, wird nicht nur die Anerkennung in Studentenräten verweigert, sondern man verbietet ihnen auch den Gebrauch von Einrichtungen, das Verteilen von Flyern oder die Durchführung von Veranstaltungen. Und das geht bis in die Kirchen hinein. Selbst die Bischöfe sagen, wir sollen heute nicht mehr vom christlichen Abendland sprechen. Das sei diskriminierend gegenüber den Moslems. Ja, wie sollen wir uns dann sonst bezeichnen? Die Leute, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen. Aber gegen die, welche das Gesetz halten, die Weisung Gottes, das Gebot Gottes, und das sind wir doch, die wir heute Morgen hier zusammen sind, sind sie aufgebracht. Ich habe mal reingeschaut im Hebräischen, was dieses Wort empört oder aufgebracht bedeutet. Und nun hört einmal ganz genau zu. Das hebräische Wort gara erscheint 14 Mal im Alten Testament. Es bedeutet aufgebracht sein, entrüsten, sich in Streit einlassen, erregen, oft in Verbindung mit Zorn, zum Krieg rüsten, Krieg führen. Habt ihr was gemerkt? Habt ihr die Steigerung gemerkt, was in diesem Verb alles drinsteckt? Es beginnt mit ein bisschen Empörung, ein bisschen Entrüstung, dann kommt Erregung, dann wird man zornig, dann rüstet man sich zum Krieg und dann schlägt man los. Längst ist nicht nur unsere Meinungsfreiheit als Christen, als bibeltreue Christen in Nordamerika und Europa eingeschränkt. Längst gibt es auch Gewalt gegen Christen und christliche Einrichtungen. Der Marsch fürs Leben in der Schweiz, der wurde mit Abtreibungshassern. Da spricht man nicht mehr von Abtreibungsgegnern, nein, man steigert schon die Rhetorik. Jetzt sind es die Abtreibungshasser. Gleichgesetzt. In Schweden wurden die Abtreibungsgegnern im Jahre 2017, da wurden sie kurzum mit Dschihadisten verglichen. Da stellt man uns auf die gleiche Ebene mit muslimischen Dschihadisten. Und selbst der so harmlose, ökumenisch ausgerichtete Evangelist Franklin Graham, also der Sohn von Billy Graham, er wollte 2020 in England eine Evangelisationstournee durchführen. Dem hat man die großen Hallen in den großen Städten verweigert, weil man sagte, es sei nicht angebracht, dass seine abfälligen Äußerungen über Homosexualität und die gleichgeschlechtliche Ehe das soziale Klima in Großbritannien vergiften würde. Das sind ganz neue Töne, das sind ganz neue Dinge, die haben wir vor 10, vor 20 Jahren noch nicht erlebt. Und die Menschen sprechen so viel von Toleranz. Und es ist schon so, die sind für alles tolerant. Da darf jeder alles machen. Und wenn es das abartigste menschliche Verhalten ist, aber wenn du dich hinstellst und sage, nur Jesus Christus führt zum Vater, dann ist es aus mit der Toleranz. Es entwickelt sich allmählich eine immer antichristlichere Haltung in der Gesellschaft, in der Politik und selbst in den Kirchen gegen die, die Gottes Wort und Gottes Gebot halten wollen. In Frankreich gab es laut französischem Innenministerium 2018 1060 Straftaten gegen Christen und christliche Einrichtungen, Gewalttaten. Ein Anstieg von 17,4%. Bei uns in unserem kleinen, beschaulichen Dorf Schönberg im Nordschwarzwald haben wir eine katholische Kirche. Als wir damals dahin zogen, da gab es überhaupt keine Probleme. Vor 5 Jahren etwa zum ersten Mal wurde die Kirche geschändet. Es war nicht schlimm, ein paar Kirchenleuchter umgestoßen, kein großer Schaden. Aber ich kann euch eines sagen, von Jahr zu Jahr wurden die Übergriffe schlimmer. Und der letzte Schaden erst dieses Jahr, eine massive Randalierung in diesem Gotteshaus, mehrere tausend Euro Schaden. Mittlerweile ist die Kirche tagsüber zugeschlossen. Aber darauf müssen wir uns einstellen. Der antichristliche Geist, die Rhetorik gegen uns, die wir Gottes Gebot halten, die wird schärfer und wir müssen damit rechnen, dass wir vielleicht auch physische Verfolgung erleben werden. Und doch, liebe Geschwister, der Herr baut seine Gemeinde. Und so wie damals unter Haggai wird der Tempel Gottes, der neutestamentliche Tempel, die Gemeinde Jesu auch heute gebaut. Und da gilt für uns die Verheißung, dass das Wort Gottes und sein Geist in unserer Mitte bleiben. Und da ist es wichtig, dass wir ausgewogen bleiben. Das Wort und der Geist. Luther sagt das ja so schön, der Geist fährt einher auf dem Wagen des Wortes. Wir brauchen beides. Wir brauchen Bibelgeleitetes, aber auch geistgeleitetes Führungspersonal und bibelgeleitete und geistgeleitete Christen in unseren Gemeinden. Das Wort und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Das ist die Verheißung. Und ich hoffe, die brenne ich euch heute Morgen in euer Herz. Die müsst ihr mit rausnehmen, egal was auf euch zukommen wird. Nun müssen wir zunächst einmal die Frage klären, was bedeutet denn das in ihrer Mitte? Wenn wir zurückschauen in die alttestamentlichen Schriften, dann wissen wir, dass das Wort Gottes in der Mitte des Volkes, meist in der Bundeslade, ja unter Gottes Volk war. Später hatten sie dann die Schriften, die prophetischen Schriften, die Schriften des Moses, die Psalmen und so weiter, aber das Wort Gottes war unter Gottes Volk. Es war inmitten Gottes Volk. Aber für uns im Neuen Testament, da gilt doch was ganz anderes. Natürlich ist Gottes Wort unter uns und in unserer Mitte, aber wir haben doch mehr. Gottes Wort und Gottes Geist, das ist doch in unserem Herzen. In Apostelgeschichte 20, 27 sagt der Apostel Paulus, ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und dieser Tage habe ich so viele Gespräche geführt und da habe ich immer wieder gehört, dass manche Pastoren heute nur noch die Liebe Gottes verkündigen. Aber liebe Geschwister, der ganze Ratschluss Gottes muss verkündigt werden. Die Botschaft des Evangeliums ist eine Frohbotschaft. Ja, das wissen wir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist die frohe Botschaft. Aber lest mal weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, die Bibel ist die frohe Botschaft, aber die Bibel hat auch diese drohende Botschaft. Wer sich nicht zu Jesus Christus bekehrt, wer sich nicht Jesus Christus als seinem Heiland und Erlöser zuwendet, der wird einmal ewig verloren sein. Wir müssen nicht mit der Zeit gehen. In vielen Gemeinden sagt man, wir müssen mit der Zeit gehen, sonst verlieren wir die Leute. Nein, wir müssen mit Jesus gehen. Und wenn Leute diesen Weg nicht mit uns gehen wollen, dann müssen sie ihre eigenen Wege gehen, aber sie müssen es dann auch verantworten. Den Kolossern schreibt der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und seht ihr, das ist diese große Gnade, dass durch den Heiligen Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist, Gottes Wort in uns lebendig wohnt. Und dieses Wort wohnen müsste man eigentlich korrekter mit innewohnen übersetzen. Eneukeo im Griechischen ist eine Vorsilbe vorgestellt. Und das bedeutet, das Griechische will das besonders betonen. Es ist so wichtig, ich sehe auch da so viele Defizite. Manche lesen einen Abreißkalender, ein Wort Gottes und einen Spruch darunter und meinen, jetzt habe ich für heute Wort Gottes für mich aufgenommen. Nein, das ist zu wenig. Gottes Wort soll in dir innewohnen. Da musst du dich mit deiner Bibel beschäftigen. Da musst du das Wort Gottes lesen. Du musst in der Gemeinschaft dich mit den Geschwistern austauschen. Du musst das Wort auswendig lernen. Du musst das Wort wirklich verinnerlichen. Das meint der Apostel Paulus. Das Wort Gottes muss in dir inne wohnen. Der Reformator Martin Luther hat ja zu Kolosser 3,16 eine Epistelauslegung geschrieben. Und er kommentiert Kolosser 3,16 so: So oft er, also Gott, das Evangelium predigen lässt, da schüttet er's reichlich aus, dass er nicht innehält mit dem, was uns not zu wissen ist. Aber wenn er's uns nun also gegeben hat, sollen wir auch dankbar und wachsam sein, dasselbige lesen, hören, bedenken, sinnen und sagen Tag und Nacht und schaffen, dass wir der Lehrer viele haben, dies uns reichlich und ohne Unterlass vorhalten, das heißt denn, Gottes Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Tun wir das in unseren Gemeinden? Lesen, hören, bedenken und sagen wir Gottes Wort Tag und Nacht? Haben wir das reichlich in unseren Versammlungen? Oder machen wir irgendwelche Aktivitäten und Freizeitprogramme in unseren Gemeinden? Nun, ich weiß, ich bin ja hier in der Hauskreisversammlung, da ist das ja alles gesund, aber in vielen Gemeinden ist das nicht mehr selbstverständlich. Nun, Martin Luther, das ist ja immer wieder für mich ergreifend, wie dieser Mann gewirkt hat. Das, was der geschrieben hat und gepredigt hat, das hat er auch gelebt. Das ist so wunderbar. Wie konnte denn Luther angesichts dieser mächtigen Standesfürsten, als er damals vor dem Kaiser stand, wie konnte er da bestehen? Die ganze Macht der Welt, die ganze Macht der katholischen Kirche stellte sich gegen ihn auf und da kommt er als kleiner Mönch und stellt sich hin und bringt ihnen die Wahrheit der Heiligen Schrift. Also stellt er das mal so vor, irgendeiner von euch wird nun in den Landtag, ich glaube hier in Dresden in Sachsen, zitiert und da sitzen der Ministerpräsident und die großen Leute und noch die Kirchenfürsten und was weiß ich, die Kardinäle und du als kleiner, einfacher Mann stehst dann vor dieser großen Versammlung und dann sollst du Gottes Wort vor ihnen verkündigen, so wie es in der Heiligen Schrift steht. Das war die Situation Luthers. Er hatte ja einen Lieblingspsalm, Psalm 118. Und da sagte er, das ist der vornehmste und schönste Psalm, der täglich zur Stärkung und zur Tröstung gelesen werden sollte. Ich gehe davon aus, dass er das getan hat. Und weil er ihn so häufig gelesen hat, hat er ihn sicherlich auch auswendig gekannt. Aber da heißt es in den Versen 5 bis 9. Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zu Hilfe. Ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Und so steht also Martin Luther 1521, dieses kleine Mönchlein, unbedeutender Mann, auf dem Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. ist da mit all den Reichsständen und er steht zu seinem biblischen Wort, das er erkannt hat. In ihm wohnte das Wort des Christus reichlich. Und weißt du, dann kann dich nichts mehr schrecken, wenn Gottes Wort und Gottes Geist in deinem Herzen brennt. Luther war es leider nicht gelungen, den Kaiser und die Stände zu überzeugen für die reformatorische Sache. Und dann verlässt er am 26. April 1521 Worms durch das Tor, durch das er 10 Tage zuvor hineingegangen ist. Könnte es sein, dass er an diesem Tag aus seinem Lieblingspsalm das Wort vor sich betete? Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und du wurdest mein Heil. Ich spüre manchmal Resignation. Unter Christen, die in Gemeinden kämpfen, damit die Gemeinde im Wort und im Geist vorangeht. Aber da ist dann oft keine Einheit unter denen in der Leitung der Gemeinde. Und man sieht, es geht nicht recht vorwärts. Man verliert Leute. Diejenigen, die da sind, die brennen nicht für den Herrn und seine Wahrheit. Und dann kommt Resignation auf. Aber doch, worauf sollen wir blicken, liebe Geschwister? Sollen wir auf die Probleme schauen? Sollen wir auf den Abfall um uns herum blicken oder sollen wir auf unseren Herrn blicken? Lesen wir Gottes Wort, sinnen wir über Gottes Wort nach, sagen wir sein Wort? Ist das unser Zentrum, unser Mittelpunkt? Lasst uns das im Glauben tun. Gottes Wort verinnerlichen, dass es in uns wird. Unsere Verheißung im neuen Bund ist nämlich viel herrlicher und viel größer als die Verheißung des alten Bundes. Mein Geist und mein Wort, das war für den alten Bund, soll in eurer Mitte bleiben. Im neuen Bund, liebe Geschwister, ist der Heilige Geist in dein Herz ausgegossen. Du, bei dir ist es nicht so wie bei den alttestamentlichen Propheten, dass der Geist über dich kommt. Nein, der Heilige Geist ist in seiner Fülle in dein Herz ausgegossen. Und wir haben das neue Wort des Neuen Testamentes, das kräftiger, das herrlicher, das schöner, das wunderbarer ist als das Wort des alten Bundes. Das griechische Wort für innewohnen, das kommt 5-mal im Neuen Testament vor. 2. Timotheus 1, Vers 13 bis 14. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Seht ihr, wie hier der Heilige Geist mit dem edlen, anvertrauten Gut verbunden ist? Das edle, anvertraute Gut, das ist das Wort Gottes, das der Herr uns gegeben hat. 2. Korinther 6, 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Habt ihr euch das mal überlegt? Gott selbst hat gesagt, ich will in ihnen wohnen. Hör mal, liebe Schwester, Gott hat gesagt, ich will in dir wohnen. Gott wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Denk da mal drüber nach. Was für eine Verheißung. Im alten Bund, da wohnte Gott in der Herrlichkeitswolke, im Tempel, in der Stiftshütte, im Allerheiligsten. Er wohnte unter Gottes Volk. Aber im neuen Bund, lieber Bastel, da wohnt Gott selbst durch seinen Geist in dir. Gott ist nicht nur unter uns, er wohnt in jedem Einzelnen, der ein wiedergeborenes Gotteskind ist. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt oder euch inne wohnt, so wird derselbe Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist doch eine Verheißung. Vor allem für die älteren Geschwister unter uns. Ich bin ja jetzt auch schon 64 Jahre alt. Ich weiß, meine Lebenszeit geht langsam zu Ende. Und wenn ich zurückblicke an euch jungen Leute, die Zeit vergeht unheimlich schnell. Manchmal denke ich, wo sind die 60 Jahre geblieben? Und darum, vergeudet keinen Tag, keine Minute, mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln, Jesus zu verherrlichen, denn sein Geist ist in unserem Herzen. Und dieser Geist, der wird uns einmal auferwecken, auch wenn wir den Umweg über den Friedhof machen, ehe wir dann entrückt werden. Wir sind mehr als Überwinder in dem, der uns mächtig macht, in Christus Jesus. Hermann Bezel, der ein guter Lutheraner, aber vor allen Dingen immer ein guter Christ sein wollte, sagte, wir haben viel zu wenig Heimweh. Und darum haben wir zu viel Erdenweh. Wir denken zu wenig an das Kommende und darum sind wir von der Gegenwart zu viel befangen. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich habe viele alte Schriften gelesen und dort ist dieses Heimweh nach der himmlischen Heimat, da wird da viel mehr drüber geschrieben. Du findest auch unter den alten Predigten viel mehr Predigten über das Heimweh in die himmlische Heimat. Ich glaube, auch da sollten wir unseren Blick wieder mehr auf das richten, was wir erwarten. Diese wunderbare, herrliche Zukunft, einmal bei Gott dem Vater in alle Ewigkeit zu sein. Woran liegt das? Dass bei manchen so diese Erwartung, Jesus kommt wieder, etwas abgekühlt ist, will ich mal sagen. Könnte es sein, dass das Wort des Christus nicht mehr reichlich in uns wohnt? Könnte es sein, dass wir vielleicht auch mit unserem Wandel den Heiligen Geist betrüben? Da prüfe sich jeder selber. O du Geist der Gnaden, heile allen Schaden, führ uns himmelwärts, leit in alle Wahrheit, gib uns rechte Klarheit, zeig uns Jesu Herz. So dichtet der Liederdichter. Wenn wir diese rechte Klarheit haben in unserem geistlichen Leben, wenn der Geist der Gnaden uns himmelwärts weist, uns immer wieder neu ausrichtet auf den wiederkommenden Herrn, dann gilt das Prophetenwort des Haggai auch in unseren Tagen. In Kapitel 2, Verse 6 bis 9 spricht der Prophet Haggai weiter: Fürchtet euch nicht. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem, was auf uns zukommt. Der Herr ist mit uns, der Herr ist mit euch. Sein Geist und sein Wort ist in unserer Mitte, ist in uns selbst. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, noch eine kurze Weile wird der Herr diese Heidenwelt erschüttern. Es sind die Wehen Jesu Christi. Und vielleicht kommen wir da noch ein Stück hinein und werden mit durchgerüttelt. Aber das macht nichts. Wer auf festem Fundament steht, dem wird das alles nichts anhaben. Das ist ein göttliches Prinzip. Zuerst das Gericht und dann das Heil. Heute hat sich die Zahl der Vertriebenen und Flüchtlingen in der Welt vervierfacht auf 100 Millionen Menschen. Wir haben Konflikte, wir haben Kriegsgefahr, wir haben Erdbeben, wir haben Hungersnöte. Laut einer Studie ist die Kriegsgefahr mit Russland so groß wie nie zuvor. Und doch, liebe Geschwister, das alles sind die Wehen, wie sie uns Jesus Christus in seinem Wort prophezeit hat. Aber dann prophezeit Haggai, der Prophet, schon im Alten Bund, das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Alle Heidenvölker. Das Heil für die ganze Welt. Das wird der kommende Messias sein. Ist schon interessant, die jüdischen Ausleger, die Rabbiner, die glauben, dass das Wiederersehnte der wieder aufgebaute Tempel sein wird. Aber für uns, die wir das Neue Testament in Händen halten, wir wissen, Jesus Christus wird sein messianisches Gottesreich aufrichten. Und er wird seine Gemeinde, den Tempel des Heiligen Geistes, vollenden und uns zu sich in den Himmel entrücken. Aber Haggai prophezeit noch Herrlicheres. Meines Silber, meines Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste Herrlichkeit. Ja, eine Verheißung für die Juden, eine Verheißung, dass das alttestamentliche Jerusalem mit seinem Tempel noch herrlicher sein wird. Aber wir können es in gewisser Weise auch auf uns im Neuen Bund übertragen. Wir haben doch jetzt schon die Herrlichkeit in der Gemeinde Jesu Christi. Denn der Apostel Paulus spricht davon, dass der Dienst der Herrlichkeit unter uns, unter der Gemeinde Jesu, viel herrlicher ist als der Dienst des Mosaischen Bundes. Aber auch für uns gilt, die Herrlichkeit, die vor uns liegt, die wird noch viel größer und noch viel herrlicher sein. Denn wir werden einmal im himmlischen Jerusalem direkt in der Gegenwart des Lammes und des Vaters stehen und ihn preisen. In Offenbarung 21, 10 bis 11 heißt es: Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und in den Versen 23 bis 26 heißt es: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm, und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Liebe Geschwister, das neue Jerusalem ist ein Bild für die erlöste Gemeinde, die im Himmel ewig beim Vater sein wird. Und dort wird die Herrlichkeit größer sein als die Herrlichkeit, die wir hier schon auf Erden haben. Und dann wird es so sein, da wird es keinen Stern und keinen Mond und keine Sonne mehr geben, weil Gottes Gegenwart nach diesem heiligen Gotteswort so strahlend und so hell sein wird, dass wir in einem herrlichen, strahlenden Licht sein werden, erleuchtet sein für alle Ewigkeit. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Das ist der Text eines Liedes, und damit komme ich zum Schluss. Kennt jemand das Lied? Kennt jemand die Geschichte hinter dem Lied? Dieses Lied hat eine Geschichte, wie viele Lieder. Der Prediger Erhard Friedrich Wunderlich, er lebte von 1830 bis 1895, stammte aus dem thüringischen Rüsdorf. Ist das jemand bekannt vielleicht aus Thüringen? Da schau mal an. Er wanderte 1849 nach Amerika aus und schloss sich dort der Methodistenkirche in Dayton an, im Bundesstaat Ohio. Und dort fand er als junger Mann den Frieden mit Gott. Er bekehrte sich zu Jesus Christus, musste aber schon ein Jahr später wieder nach Thüringen zurückkehren. Bald erhob sich dort eine Verfolgung, denn er begann, Jesus feurig zu bezeugen. Und in dieser Zeit bestand in Deutschland noch keine Religionsfreiheit. Später schrieb Friedrich Wunderlich, der auch der Begründer der Methodisten hier im Erzgebirge war, ein Buch mit dem Titel Glaubenskampf oder Freude und Leid eines Missionars in Deutschland. Zweimal wurde er in Dittersdorf im Osterzgebirge ins Gefängnis geworfen. Später wurde er im thüringischen Zeulenroda inhaftiert. Und in Kapitel 9, das ich gelesen habe, da berichtet er über seine Zeit in Zeulenroda. Und es trägt die Überschrift, das fand ich so interessant, erste Gefangenschaft daselbst, grausame Behandlung, schwere, doch auch selige Stunden. Wie ein Vogel dem Strick des Voglers entronnen, fürwahr, der Herr war an diesem Orte. Der Mann hat was durchlitten und durchlebt. Aber der Herr war mit ihm. Gottes Geist und Gottes Wort war mit ihm. Und er hat sich nicht abbringen lassen, die Botschaft des Evangeliums hier im Erzgebirge zu verkündigen. Und es entstanden viele methodistische Gemeinden. Oft war es so, dass die Geschwister sich im Geheimen versammelt haben. Nun, das haben wir ja auch gemacht schon vor nicht allzu langer Zeit, aus ganz anderen Gründen. Und da war es so einmal, da schickte er Geschwister erst einmal vor in ein Dorf, um zu schauen, ob die Luft rein ist. Und dann kam er und verkündigt das Evangelium und dann schreibt er in seinem Buch, hier nun wiederholt sich jene heilige Geschichte fast buchstäblich. Am Abend, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten ein und sprach, Friede sei mit euch. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. War uns doch an diesem Abend der unsichtbare Jesus so innig, so fühlbar nahe, als sähen wir ihn. Und wir wurden auch seiner so von Herzen froh. Dieser Friedrich Wunderlich, brachte aus den USA dieses Lied mit Nearer my God to thee, näher mein Gott zu dir, und übersetzte es in Deutsch, ins Deutsche. Ihm haben wir zu verdanken, dass wir dieses Lied heute in unseren Liederbüchern haben. Und nebenbei, auf der Titanic wurde dieses Lied beim Untergang als letztes Lied gespielt, so die Augenzeugen berichten. Drückt mich auch Kummer her, drohet man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein, näher mein Gott zu dir, näher mein Gott zu dir. Liebe Geschwister, wo Gott sein Reich baut, wo Gott seine Gemeinde baut, da wird es Widerstand geben. Äußeren und inneren Widerstand. Und es gilt, diesen Widerstand zu überwinden durch Gottes Wort und durch Gottes Geist. Und Gottes Wort und Gottes Geist ist in eurer Mitte und ist in eurem Herzen. Und ich bitte euch von Herzen, dass dieses Wort Gottes in euren Herzen brennt und zunimmt und dass ihr Gemeinde nach Gottes Wort und nach Gottes Geist baut. Der Psalmist rief vor 3000 Jahren im Alten Bund aus, ich rief zum Herrn in meiner Not. Der Herr antwortete und befreite mich. Der Prophet Haggai sprach vor über 2500 Jahren, seid stark und arbeitet, fürchtet euch nicht. Der Apostel Paulus schrieb vor 2000 Jahren, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Martin Luther stand im 16. Jahrhundert auf gegen den Aberglauben der katholischen Kirche und er betete Psalm 118, der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun? Besser ist's beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und Fritz Wunderlich, vor etwa 200 Jahren, der Übersetzer des Liedes, näher mein Gott zu dir, wusste in seinen Verfolgungen, drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein, näher mein Gott zu dir, näher mein Gott zu dir. Sie alle kannten das Wort der Verheißung, mein Wort und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Und darum, liebe Geschwister, das ewige Gotteswort und der ewige Gottesgeist ist in euren Herzen, brennt für Gottes Wort, brennt für Jesus. Arbeitet mit aller Freude und arbeitet mit aller Kraft und arbeitet mit aller Liebe am Tempel des Heiligen Geistes an der Gemeinde Jesu. Baut Gemeinde, gründet Gemeinde, stärkt Gemeinde, erbaut euch in der Gemeinde und richtet euch in allem, was ihr tut, ganz auf das Haupt, auf Jesus Christus aus. Denn er hat euch, er hat uns diese wunderbare Verheißung gegeben, mein Wort und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Der Herr segne euch. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du durch deinen Geist in uns bist und auch in unserer Mitte wirkst. Ich danke dir, dass du uns dein wunderbares Gotteswort gegeben hast. Das ist unsere Grundlage, das ist unsere geistliche Speise, das ist ein Licht auf unserem Weg. Und Vater im Himmel, du weißt, dass wo immer dein Reich gebaut wurde, wo immer Volk Gottes, Tempel Gottes gebaut hat, kam es zu Widerständen. Und doch haben wir deine heiligen Verheißungen, die wir im Glauben annehmen und ausrufen dürfen. Wir dürfen wissen, dass du bei uns bist und mit uns bist und dass du uns behütest und bewahrst, auch durch Schwierigkeiten hindurch. Und mögen diese Hausgemeinden, die sich heute Morgen hier versammelt haben, mögen sie wachsen in dir, im Wort, im Geist, mögen sie ein Zeugnis und ein Licht in dieser Region sein und mögest du noch neue Gemeinden gründen, schaffen, stärken. Im Namen Jesu bitte ich darum. Im Namen Jesu. Amen.